RBB Kultur. Franz Schubert. Die Musikserie. Von Christine Lemke-Mattwey. Die heutige Sendung möchte ich mit einem frühen Meyerhofer-Lied beginnen, Erlafsee. Warum? Weil dieses Lied viel über die Verbreitung von Schuberts Musik zu seinen Lebzeiten erzählt. Bis 1820 nämlich ist es das einzige Lied, das in einem Almanach erscheint und also gezielt veröffentlicht wird. Alles andere kursiert in Abschriften mit allen damit verbundenen Fehlern und Missverständnissen. Und es wird sich auch nach Schuberts Tod 1828 so schnell nicht ändern. Der Krimi um den Nachlass Schuberts Erbe, das ist heute mein Thema. Editha Gruberowa sang, begleitet von Erik Werber, dieses »Mir ist so wohl, so weh«. 1816 kommt der Dichter Johann Baptist Mayrhofer auf einer Fußreise, wie man damals sagt, am niederösterreichischen Erlafsee, dem heutigen Erlaufsee, vorbei und fasst seine Eindrücke in ein Gedicht mit 6 Strophen. Ein Jahr später beschäftigt sich Schubert mit diesem Gedicht. Von den 6 Strophen aber vertont er nur 2, die erste und die dritte, mit diversen Wiederholungen. Und hier fängt's an. Hat er die übrigen 4 nicht gekannt oder einfach weggelassen? Hat er sie komponiert und im Almanach, in dem das Lied erscheint, war nicht genug Platz dafür? Sehr konkrete Fragen, die im Falle des Erlafsees leicht zu beantworten sind. Ein Blick aufs Autograph bestätigt, Schubert hat tatsächlich nur 2 Mayrhofer-Strophen vertont. So viel Klarheit ist allerdings eher die Ausnahme. Als Schubert im November 1828 stirbt, existieren nur 10% seiner Werke im Druck. Um die übrigen 90%, den großen Rest, kümmert sich sein Bruder Ferdinand. Er sichtet und ordnet und beginnt sukzessive das Material zu veräußern. An die Wiener Verlagshäuser Haslinger, Czerny und Diabelli und auch an private Sammler. Bald ist Schuberts Nachlass in alle Winde verstreut, ein Albtraum für jeden modernen Forscher. Heute besitzt die Musiksammlung der Wien-Bibliothek im dortigen Rathaus die meisten Schubert-Handschriften, 350 Stück, gefolgt von der Musiksammlung der Österreichischen Nationalbibliothek, ebenfalls in Wien, und der Musikabteilung der Berliner Staatsbibliothek. Ein gutes Beispiel, wie verwinkelt die Wege im Einzelnen sein können, stellt das Es-Dur-Klaviertrio dar. Im Oktober 1828, einen Monat vor Schuberts Tod, erscheint beim Leipziger Verlag Probst die Erstausgabe dieses Trios. Die hat Schubert noch selbst ausgehandelt. Im Mai schickt er eine Kopie der Partitur nach Leipzig. Den fertigen Druck bekommt er allerdings nicht mehr zu sehen. Für Ferdinand Schubert bedeutet das, der Fall ist erledigt, die Handschrift wird nicht mehr gebraucht. Und was tut er damit? Er schenkt sie als Reliquie Caroline von Esterhazy, Schuberts großer Liebe. In deren Besitz als späterer Gräfin Caroline Foyot de Crainville jedenfalls taucht die Handschrift auf, um auf eine abenteuerliche Reise zu gehen. Über Nachfahren der Gräfin und einen Dessauer Industriellen bis in die Hände des Brahms-Freundes und Geigers Josef Joachim. Joachim wiederum ist mit der kunstsinnigen Familie Wittgenstein befreundet, sodass das Autograph nach seinem Tod in deren Besitz übergeht. Paul Wittgenstein ist ein vielversprechender Pianist, bevor er im Ersten Weltkrieg einen Arm verliert und schließlich in die USA auswandert. 1951 verkauft er von dort aus die Schubert-Handschrift an einen Schweizer Sammler. Und in dessen Besitz bzw. im Besitz von dessen Nachfahren befindet sich die Kostbarkeit bis heute. Und jetzt können Sie gerne einmal versuchen, diese Musik ohne Ehrfurcht zu hören. Der 2. Satz, Andante con moto, aus dem Klaviertrio in Es-Dur, Opus 100, Deutschverzeichnis 929. Es spielen Christian Tetzlaff, Tanja Tetzlaff und Lars Vogt. Thank you. Einer der dunkelsten, tragischsten Schubert-Sätze überhaupt, das Andante con moto, der zweite Satz aus seinem Klaviertrio in Es-Dur. Im Autograph sieht man, dass Schubert con moto mit Bleistift hinzugefügt hat, als wolle er das musikalische Geschehen nachträglich in Bewegung setzen. Wir hörten eine Aufnahme aus dem Jahr 2005 mit Christian und Tanja Tetzlaff sowie Lars Vogt. Und das Es-Dur-Trio wird Ihnen heute noch einmal begegnen, am Ende dieser Sendung dann das Finale. Die räumlichen Verhältnisse bei Ferdinand Schubert auf der Wieden in der heutigen Kettenbrückengasse sind beengt. Der kränkelnde, kranke Schubert bewohnt hier das sogenannte Gassenkabinett, ein winziges Zimmer zur Gasse hinaus. Am 1. September 1828 zieht er dort ein. Vorher hat er anderthalb Jahre lang bei Franz von Schober gewohnt, als Untermieter im Haus zum Blauen Igel, Tuchlauben 14. Dort stehen ihm zwei Räume und eine Musikkammer zur Verfügung. Er hat also Platz. Platz für Bücher, Noten und ein Klavier. Zum Bruder nimmt er davon nur das Nötigste mit. Wahrscheinlich rechnet er damit, bald wieder gesund und zu Hause zu sein. Akribisch listet der Notar nach dem Tod des Komponisten seine karge Hinterlassenschaft auf. Das Vermögen, heißt es, bestehe bloß in Folgendem: 3 tucherne Fräcke, 3 Gehröcke, 10 Beinkleider, 9 Gilets, also Westen, 1 Hut, 5 Paar Schuhe, 2 Paar Stiefel, 4 Hemden, 9 Hals- und Sacktücheln, 13 Paar Fußsocken, 1 Leintuch, 2 Bettziechen, also Bettbezüge, 1 Matratze, 1 Polster und 1 Decke. Außer einigen alten Musikalien, so fügt der Notar hinzu, befindet sich vom Erblasser nichts vorhanden. Geschätzt wird Schuberts Vermögen auf 63 Gulden. Das ist ärmlich. Mag sein, dass der Vater und Ferdinand mögliche Wertsachen vorher beiseite geschafft haben, um die sich danach bemessenen Amts- und Beerdigungskosten möglichst gering zu halten. Große Wertgegenstände aber dürfte Schubert ohnehin nicht besessen haben. Was seinen Nachlass in Noten betrifft, so liegt dieser hauptsächlich bei Schober. Der Freund übergibt ihn sehr bald nach Schuberts Tod an Ferdinand, und zwar mit solcher Gewissenhaftigkeit, wie es heißt, dass er, Schober selbst, von Schubert nur ein Heft, das ich einige Wochen vorher von ihm kaufte und im Lithographischen Institut verlegte, zum Andenken an ihn besitze. Schober ist, wie wir wissen, ein Halodri. Vielleicht hat er am Ende doch mehr behalten, schon aus Sentimentalität. Wer will das wissen? Das Heft jedenfalls, von dem er hier spricht, ist ein Lied. Jägers Liebeslied auf eine eigene Dichtung, die Schubert im Februar 1827 vertont. Hirsch im grünen Forst, im stillen Tal das Rieh. Den Adler auf dem Klippenhorst, die Ente auf dem See. Kein Ort, der Schutz gewähren kann, wenn meine Flinte zieht. Und dennoch hab ich harter Mann die Liebe auch gefühlt. Und dennoch hab ich harter Mann die Liebe auch gefühlt. Hab oft hantiert in rauer Zeit, in Sturm und wilder Nacht. Eist und eingeschneit, zum Bett den Stein gemacht. Auf Dornen schlief ich wie auf Flaum, vom Nordwind umgerührt. Doch hat der liebe zarte Traum die raue Brust gespürt. Hand. Doch hat der Liebe zarten Traum die raue Brust gespürt. O Schäfer auf dem weichen Moos, der du mit Blumen spielst, wer weiß, ob du so heiß, so groß, wie ich die Liebe fühlst. Allnächtlich überm schwarzen Wald von Mondenschein umstrahlt, schwebt Königsheer die Lichtgestalt, wie sie kein Meister malt. Schwebt Königsheer die Lichtgestalt, wie sie kein Meister malt. Wenn sie dann auf mich niedersieht, wenn ich ihr Blick durchglüht, da weiß ich, wie dem Wild geschieht, das vor dem Rohre flieht. Und auch mit allem Glück vereint, was nun auf Erden ist, als wenn der allerbeste Freund mich in die Arme schließt, als wenn der allerbeste Freund mich in die Arme schließt. Wiegender Sechsachteltakt, Hörnerquinten im Klavier, der Jäger, der sonst Hirsche, Rehe, Adler und Enten schießt, wird hier selbst getroffen, von der Macht der Liebe nämlich. Schober hat wahrlich schlechtere Gedichte geschrieben als dieses. Wir hörten Jägers Liebeslied, Deutschverzeichnis 909, in der Interpretation von Dietrich Fischer-Dieskau und Gerald Moore. Für Schuberts Nachlass sind die Freunde eminent wichtig. Nicht, weil sie sich selber editorisch betätigen, sondern weil sie ein Schubert-Bild vermitteln, das die Rezeption lange beeinflusst, bis ins späte 19. Jahrhundert hinein, das Bild des Liederfürsten. 1829 schreibt Joseph von Spaun an Eduard von Bauernfeld, er sei der Meinung, dass wir in Instrumental- und Kirchenkompositionen nie einen Mozart oder Haydn aus ihm, also Schubert, machen werden, wogegen er im Liede unübertroffen dasteht. Und für diese Unübertrefflichkeit wird kräftig gesorgt. Ferdinand selbst lässt Lieder stechen. Tobias Haslinger veröffentlicht den Schwanengesang, Schuberts letzten Liederzyklus. Auch Czerny druckt Lieder. Den Löwenanteil aber sichert sich Anton Diabelli, der mit Ferdinand einen Vertrag schließt. Eine Zeitungsnotiz vom Februar 1830 gibt davon Kunde. Die hiesige Kunsthandlung Diabelli et Compagnon, so heißt es da, hat den gesamten Nachlass der Franz Schubert'schen Kompositionen an sich gekauft. In diesem Nachlasse sollen dem Vernehmen nach noch gegen 300 Lieder von verschiedenem Umfange sich befinden. Wie wünschenswert müsste es nicht den zahlreichen Verehrern dieses genialen Tonsetzers sein, eine gleichartig ausgestattete Gesamtausgabe seiner so sehr verstreut erschienenen Werke zu besitzen. Ja, wie wünschenswert. Auch der Begriff der Gesamtausgabe aber bezieht sich ausschließlich auf Lieder. Von einer Gesamtausgabe aller Werke ist noch lange nicht die Rede. Dass Schubert selbst ganz andere Pläne hegte, jenseits seiner Liedkompositionen, das zeigt neben dem Es-Dur-Trio auch eine Klaviersonate in der gleichen Tonart, die Sonate Nummer 7, Deutschverzeichnis 568. Dabei handelt es sich um eine revidierte und ergänzte frühe Sonate vom Sommer 1817, die Schubert kurz vor seinem Tod offenbar für druckreif befand. Ferdinand zumindest muss Hinweise darauf gefunden haben und führt den Auftrag aus. So viel Treue muss sein. Christian Zacharias mit dem Schlusssatz aus dieser Sonate Allegro Moderato. Leichtfüßig, elegant, wie selten bei Schubert. Thank you. Einsatz und Sonatenschluss im Pianissimo, das war das Finale der Klaviersonate Nummer 7 in S-Dur, Deutschverzeichnis 568. Vielleicht nicht eine der tiefschürfendsten Kompositionen, aber eine, die zeigt, wie groß die Diskrepanz ist zwischen den Ambitionen des späten Schubert und denen seiner frühen Nachlassverwalter. Die konzentrieren sich nämlich hauptsächlich auf Lieder und betrachten alles andere als Beifang. Und Schubert trachtet danach, sich als möglichst verlässlichen, ja klassischen Komponisten zu präsentieren, zum Beispiel mit dieser Sonate, die ein überraschend klares Bekenntnis zur Sonatenform abliefert. Der späte Schubert will Musik schreiben, die funktioniert und die sich verkaufen lässt, weil sie funktioniert. Oder sagen wir, er will auch Musik schreiben, die funktioniert. Der Pianist in unserer Aufnahme war Christian Zacharias. Interessant zu beobachten ist, wie heftig die Wiener Verlage im Blick auf Schuberts Nachlass miteinander konkurrieren. Auch Josef Czerny macht da mit. Auch er kauft Lieder, aber nicht nur. Sei es, dass Diabelli und Haslinger ihm zuvorkommen, sei es, dass er in der Kammermusik einen eigenen Markt wittert. Bis 1831 veröffentlicht Czerny zentrale Werke wie das Forellenquintett oder auch das Streichquartett Der Tod und das Mädchen. Er setzt auf den Instrumentalkomponisten Schubert und steht damit quer zum herrschenden Urteil und Vorurteil. Mit Erfolg? Das weiß man nicht. 1832 schon verkauft Czerny seinen Verlag. In sein frühes Schubert-Konvolut gehört auch ein jugendliches Streichquartett, das Quartett Nummer 10 in S-Dur, Deutschverzeichnis 87. Für Schubert absolut untypisch, das Scherzo steht an zweiter Stelle, der langsame Satz an dritter. Das Scherzo ist extrem kurz, voller keck jauchzender Oktavsprünge und der langsame Satz ist eines der wenigen echten Adagios, die Schubert komponiert. Lassen Sie uns beide Sätze hören, Scherzo Prestissimo, Trio und Adagio. Und zwar in einer Aufnahme von 2011, es spielt das Quartetto Casals. Thank you. Zartes Klangweben, das waren der zweite und der dritte langsame Satz aus Schuberts frühem Streichquartett in S-Dur, das nur deshalb die verwirrend hohe Opuszahl 125 Nummer 1 trägt, weil Czerny es erst 1830 veröffentlicht. Es spielte das Quartetto Casals. Es gibt wohl kaum ein Werk, über das sich die Musikwelt mehr den Kopf zerbrochen hat als über Schuberts Unvollendete. Ihre Geschichte wirft ein vielsagendes Licht auf den Umgang mit Schuberts Nachlass und ein Licht auch auf seine Freunde, in diesem Fall auf Anselm Hüttenbrenner. Schubert komponiert seine Sinfonie in H-Moll im Herbst 1822, nach den Jahren der Krise also, in denen ihm weder Sinfonisches gelingt noch weitere Klaviersonaten. Die H-Moll-Sinfonie ist dem Grazer Musikverein zugedacht, zum Dank dafür, dass dieser ihn zum Ehrenmitglied ernannt hatte. Im Vorstand des Vereins sitzt Anselm Hüttenbrenner. Er nimmt die ersten beiden Sätze der Sinfonie nebst 9 Takten eines unfertigen dritten Satzes auch entgegen. Und ab da beginnt das große Rätselraten. 4 Thesen dazu. These 1. Hüttenbrenner soll den Torso aufbewahren, damit Schubert später daran weiterarbeiten kann. 2. These. Schubert findet, die Sinfonie sei eigentlich fertig, sie habe eben nur 2 Sätze und Hüttenbrenner soll sie nach Graz bringen, was dieser aber nicht tut. 3. These. Schubert vernichtet den 3. und 4. Satz, weil er darin eine zu große Beethoven-Nähe befürchtet. 4. These. Schubert und Hüttenbrenner geraten in Streit, worüber auch immer. Noten werden zerrissen, darunter der 3. und 4. Satz der Sinfonie Nummer 7. Recht impulsiv kann Schubert ja sein, wie wir wissen. Was damals wirklich geschah, werden wir aber nie erfahren. Über 40 Jahre lang hält Hüttenbrenner das Autograph unter Verschluss. Erst 1865 wird der Dirigent Johann Herbeck darauf aufmerksam und veranlasst die Uraufführung in der Wiener Hofburg. Im Publikum sitzt damals der gefürchtete Kritiker Eduard Hanslick und findet ebenso legendäre wie weihevolle Worte für das Fragment. Hanslick schreibt: Es sind die beiden ersten Sätze einer Symphonie, welche für gänzlich verschollen galt. Wenn nach ein paar einleitenden Takten Klarinette und Oboe einstimmig ihren süßen Gesang über dem ruhigen Gemurmel der Geigen anstimmen, da kennt auch jedes Kind den Komponisten und der halb unterdrückte Ausruf »Schubert« summt flüsternd durch den Saal. Er ist noch kaum eingetreten, aber es ist, als kenne man ihn am Tritt, an seiner Art, die Türklinke zu öffnen. Und genau so ist es immer wieder. Für uns öffnet jetzt Otto Klemperer am Pult des Philharmonia Orchestra die Türklinke. Schubert, wie man ihn in den 1960er Jahren spielte und hörte, als jemanden, der es fast geschafft hat, Beethoven zu werden. Thank you. Eine historische Aufnahme von 1964, der erste Satz Allegro Moderato aus Schuberts H-Moll-Sinfonie, der sogenannten Unvollendeten, in der ebenso schwerblütigen wie innerlich erregten Interpretation von Otto Klemperer. Es spielte das Philharmonia Orchestra. Lassen Sie mich zwei rote Fäden durch die Pflege des Schubert-Erbes ziehen. Der eine zeigt, je weiter wir uns von Schuberts Freunden entfernen, zeitlich, desto stärker verblasst das Misstrauen gegenüber dem Instrumentalkomponisten. Dafür sorgen auch mächtige Fürsprecher wie Schumann, Brahms und Mendelssohn. Der andere rote Faden zeigt, Schuberts Lieder waren populär, sie sind es und werden es bleiben. Den Grundstein dafür legt Anton Diabelli, der bis 1850 unter dem Titel Franz Schuberts nachgelassene musikalische Dichtungen 50 Liederhefte veröffentlicht. Dabei geht es editorisch recht frei zu. Fehlende Vor- und Nachspiele werden ergänzt, Tempoangaben verändert, Gesangslinien korrigiert, oft nach Rücksprache mit Schuberts Sängerfreund Johann Michael Vogel. Wie viel Schubert bleibt so eigentlich noch übrig, fragt man sich heute. Aber sicher steht uns da auch unser eigenes historisch-kritisches Bewusstsein im Weg. Musik im frühen und mittleren 19. Jahrhundert wurde verlegt, damit sie bekannt wurde, damit man sie spielen konnte und nicht, um Werktreue zu demonstrieren. Ruth Ziesack, Roman Trekel und Ulrich Eisenloher mit Kronan. Gehst du von Krieg? als Mädchen, ich kehrte zurück, aber allein von meinem Geschlecht. Du sollst jenen immer erblicken, ich hab ihre Gräber auf der Fläche. Warum bist du am Hügel der Wüste? Warum allein auf dem Hügel? Oh, Schirk, ich bin allein, allein in der Winterbehausung. Ich starb vor Schmerz wegen dir. Diesmal ist es der Schubert-Freund Leopold von Sonnleitner, der Diabelli in den Ohren liegt. Er möge nach Schuberts Tod unbedingt und zuallererst dessen Ossian-Gesänge drucken, was dieser prompt tut. Ossian, das ist jener sagenhafte keltische Barde, den es nie gegeben hat, den ein gewisser James Macpherson einfach erfindet und nach dem das romantische Zeitalter absolut verrückt ist. Auch dann noch übrigens, als 1805 herauskommt, dass alles nur Fake war. Ja, gerade dann noch wahrscheinlich. Wir hörten Cronan, die Interpreten waren Ruth Ziesack, Roman Trekel und Ulrich Eisenloher. Heute können wir mit diesem archaisierenden Balladenstil nicht mehr so viel anfangen. Diabellis Bedeutung für die Schubert-Pflege und Rezeption ist unschätzbar und unschätzbar tragisch, wenn man so will. Gemeinsam mit seinem Nachfolger Karl Anton Spina nämlich legt er ein Archiv an mit Schubert-Autographen und Kopien, auch vieler noch unveröffentlichter Lieder. Außerdem suchen die beiden durch Zeitungsannoncen und Ähnliches aktiv weiter nach Schubert-Handschriften. Man will möglichst alle Lieder bei sich versammeln. Leider wird das Archiv von den Nachfolgern des Verlages nach 1945 verkauft und befindet sich heute weit verstreut in Privatbesitz. Die Kopien der Handschriften gelten als verschollen. Ein Verlust, der durch nichts aufgefangen werden kann. Nicht durch andere Sammlungen, nicht durch die im 19. Jahrhundert zahlreich kursierenden Abschriften, wo nicht gedruckt wird, schreibt man eben ab, nicht durch die Liederalben berühmter Sänger und auch nicht durch das Engagement prominenter Komponistenkollegen. Deren erster und wichtigster ist Robert Schumann, und was ihn treibt, das wird eigentlich erst im Nachhinein deutlich. Schon in einer Tagebuchnotiz vom Sommer 1828 heißt es über Variationen von Schubert, diese seien wie ein komponierter Roman Goethes, den er noch schreiben wollte. Im Roman fließt nach zeitgenössischem Verständnis alles zusammen, alle Stile und Ausdrucksformen. Und so hört Schumann Schubert offenbar, als einen Komponisten, der gleichsam von innen heraus alle Gattungsgrenzen verflüssigt. Und das sind die Variationen, die Schumann meinte, 8 Variationen über ein Thema aus Herolds Oper Marie in C-Dur, Deutschverzeichnis 908. Es spielt das Klavierduo Jara Thal und Andreas Grotheusen. Thank you. Variationen für Klavier zu vier Händen vom Februar 1827. Es spielten Jara Thal und Andreas Grotheusen. Dass diese Musik wie ein Goethe-Roman sei, den dieser erst noch schreiben müsse, das ist ein schönes Schumann-Zitat. Berühmter aber ist das mit den himmlischen Längen. 1838-39 reist Schumann nach Wien und sucht Ferdinand Schubert auf, der ihm bereitwillig all die Noten zeigt, die sich noch in seinem Besitz befinden. Dieses sind erstens alle Opern, zweitens Oratorien, drittens die Kantaten für ein ganzes Orchester, viertens alle mehrstimmigen Gesänge, fünftens die Sinfonien, sechstens die Ouvertüren und siebtens Messen. Kurzum, das gesamte, größer besetzte Repertoire, von dem Ferdinand annimmt, dass niemand sich dafür interessiert. Darunter auch, was für ein historischer Fund, die große C-Dur-Sinfonie, von deren himmlischer Länge Schumann sogleich schwärmt, nicht ohne erneut zu einem epischen Vergleich zu greifen. Das Ganze sei wie ein dicker Roman in vier Bänden, etwa von Jean-Paul. Mit seiner visionären Schwärmerei steht Schumann allerdings lange allein da. Die These, dass er sich durch Schubert selbst von Beethovens sinfonischem Schatten befreit hat, ist nicht von der Hand zu weisen. Zwar kann Schumann Breitkopf und Härtel zum Druck bewegen und das Leipziger Gewandhaus zur Erstaufführung der Sinfonie, immerhin unter der Leitung Mendelssohns und gleich 1839, just mit den Längen aber tut man sich schwer. Als Mendelssohn die große C-Dur-Sinfonie 5 Jahre später auf einer Englandreise noch einmal aufs Programm setzt, kommt es gar nicht erst zur Aufführung. Die Streicher brachen angesichts der wiederholten Triolen im Finale in verächtliches Gelächter aus, so berichten Zeugen. Und wenig besser ergeht es der Fierabras-Ouvertüre. Sie erklingt zwar, ist aber ein Flop und wird als absolute Nullity beschrieben, als Nichtigkeit. Fehlt es den Briten an Respekt, an Wissen? Plappern sie nur kontinentale Vorurteile nach? Oder ist Schubert als Instrumentalkomponist einfach nicht durchzusetzen? Was in England Erfolg hat, ist Wilhelmine Schröder-Devrient mit dem Erlkönig auf einer sagenhaft frühen Tournee 1831. Martha Fuchs und Michael Raucheisen, gut 100 Jahre später, 1937 und in Berlin. Meine Töchter führen den nächtlichen Reim. Der Erlkönig in einer ausgesprochen dramatischen historischen Aufnahme. Es sang Martha Fuchs, es spielte Michael Raucheisen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts passiert in Sachen Schubert-Rezeption unerhört viel. Franz Liszt initiiert die Erstaufführung von Alfonso und Estrella in Weimar und ist selbst davon enttäuscht. Brahms übersiedelt nach Wien und hat das Gefühl, Schubert lebe hier noch. Und bei Peters erscheint 1871 eine kritisch korrekte Gesamtausgabe der Lieder, die mit späteren Ergänzungen durch den Sänger Max Friedländer im Grunde bis heute bestimmend ist für den Sängergebrauch. Ihr Erfolgsrezept? Sie ordnet Schuberts Lieder nach Beliebtheit. Dagegen ist so schnell kein akademisches Kraut gewachsen. Und selbst in England scheint man sich zu besinnen. In Manchester wird 1868 ein Zyklus mit Schuberts Klaviersonaten gegeben. Im Londoner Kristallpalast wagt man sich 1881 sogar an alle Sinfonien. Kurz vor der Jahrhundertwende dann entsteht bei Breitkopf und Hertel in Leipzig die erste wirkliche Gesamtausgabe, die alte Schubert-Ausgabe unter der Leitung von Eusebius Mandiczewski. Und 1913 schließlich betritt Otto Erich Deutsch die Schubert-Bühne mit seinen wegweisenden Publikationen und vor allem mit dem ersten vollständigen Verzeichnis aller Werke Schuberts. Spätestens damit hat Schubert den Status eines Klassikers erreicht. Auch als sein Es-Dur-Trio am 26. März 1828 öffentlich gespielt wird, in Schuberts einzigem Privatkonzert zu Lebzeiten, mäkeln die Kritiker an der Länge herum. Schubert lässt sich davon beeindrucken und kürzt, vor allem im Finale. Diese Striche finden sich dann auch in der Erstausgabe und in vielen anderen Editionen. Ein Sieg der Konvention, wenn man so will. Die neue Schubert-Ausgabe aber kehrt 1986 zum Autograph zurück und ermutigt Spieler und Hörer zu etwas anderem, zum Auskosten der Musik, ja zum Verweilen darin. Als täten sich hier in der Tat himmlische Längen auf, keine irdischen. Das Geschwisterpaar Tetzlaff und Lars Vogt mit dem vierten Satz aus dem Klaviertrio in Es-Dur Opus 100, Deutschverzeichnis 929, Allegro Moderato. Thank you.

Das Finale aus Schuberts S-Dur-Trio in seiner ursprünglichen Langfassung. Es spielten der Geiger Christian Tetzlaff, die Cellistin Tanja Tetzlaff und der Pianist Lars Vogt. Und damit bin ich am Ende angelangt, am Ende dieser Folge und am Ende unserer Sendereihe. Die Irrungen und Wirrungen um Schuberts Nachlass waren das Thema. Ich bin Christine Lemke-Mattwey und wünsche Ihnen jetzt noch einen interessanten Abend.